Okay. Saug, du Sau, saug. Stotter nicht. Eine Melkmaschine kann das besser als du. Mir fehlen halt auch die Zähne. Da schlabbert auch vieles über die Backen. Außerdem vertrage ich keine Milch. Deshalb bekommt mir Hafermilch besser. Du vertust dich grad gewaltig. Ich bin kein Pferd. Und Pferde geben keine Hafermilch. Außerdem wehren die, wenn sie gemolken werde. Da bist du nicht besser, du musst sogar. Na, besser als ihr, wenn ihr Menschen eure Kinder die Brustwarzen leer saugen lässt. Wonach schmeckt die Menschenmuttermilch denn eigentlich? Nun, etwas süßlich. Aber genau daran erinnern kann ich mich nicht mehr. Du scheinst überhaupt alles vergessen zu haben. Jetzt verirrst du dich sogar zu Menschenmännerpenisse. Was du, Kuh, alles von uns Menschen so weißt. Ich hab dich ja neulich bei uns im Kuhstall heimlich das Machen gesehen. Du alte Spannerin, das geht zu weit. Ja, das ganze Thema etwas downstairs gesehen geht zu weit. Das kannst du in Bayern gar nicht vorlesen, im Radio Z. Was glaubst du? Das werden wir sehen und hören. Wetten das? Wetten das gibt's nicht mehr. Und jetzt saug mir noch mal die Milch aus dem Euter. Ich werd kalt da unten. Okay. Okay.